ARD. Fink andal vino, calda la testa, una gran festa. Mozart hat für die Champagner-Arie seines Don Giovanni ein derart mörderisches Tempo vorgeschrieben, dass selbst des italienischen kundige Opernbesucher kaum etwas verstehen dürften. Aber die Worte seines Librettisten Lorenzo da Ponte haben ihn zu dieser herrlichen Musik inspiriert. Auch zu der Musik seiner drei schönsten Opern, La Nozze di Figaro, Don Giovanni und Così fan tutte. Lorenzo da Ponte, Abenteurer, Priester, Frauenheld, Professor, Streithahn, Dichter, Buchhändler, Sprachlehrer, Theaterdirektor, Branntweindestillateur, Apotheker, eitler Kotzbrocken, Charmeur, kurz Lorenzo da Ponte war eine der bizarrsten Gestalten des 18. Jahrhunderts. Ein Zipfel Unsterblichkeit. Das Leben des Mozart-Librettisten Lorenzo da Ponte. Ein Feature von Michael Schulte. Runtergekommen war dieses venezianische Kaff Ceneda, in dem er am 10. März 1749 zur Welt kam. Der Staat Venedig hatte seine besten Tage hinter sich. In der Hauptstadt ging es zwar hoch her. Man feierte, vergnügte sich, schwelgte im Luxus. Aber hier in diesem Ceneda, gütiger Himmel. Ein Laden nach dem anderen machte dicht. Zu essen gab es fast nur noch Spaghetti mit Tomatensauce. Jeden Tag saßen mehr Bettler an den Hausmauern, von denen der Putz bröckelte. Und Lorenzos Vater, der jüdische Lederhändler Signor Corneliano, wusste weder ein noch aus. So wandte er sich an den ortsansässigen Bischof da Ponte. Ehrwürdiger Hochwürden, ich bin bereit, mich, meine Frau und die drei Söhne taufen zu lassen, wenn Sie mir wenigstens den Ältesten vom Halse schaffen, den Lorenzo, und ihn in Ihr Seminar aufnehmen. Lorenzo ist ein kluger Junge, das schwöre ich Ihnen. 5 neue Schäfchen auf einen Schlag, denkt der Bischof. Nicht übel. Er tauft die gesamte Familie und schenkt ihr, wie es damals üblich war, seinen Namen. Wenn es in Ceneda mehr da Pontes als Sand am Meer gab, lag das nicht, Sie verstehen. Dieser Lorenzo ist tatsächlich ein Glücksfall. Er lernt die lateinische Sprache in 0, nichts und kann bald ganze Passagen aus dem Vergil, Dante und Petrarca auswendig. Und er will die Bücher der Klassiker besitzen. Dazu ist aber Geld vonnöten. Geld, das er nicht hat. Also fährt er zurück in sein Dorf, besucht den Herrn Papa und klaut ihm einen Stapel Lammfelle. Mit dem Geld geht er zum nächsten Antiquar. Der verständigt die Ordnungshüter und die überantworten Lorenzo da Ponte einem Richter. Der setzt eine Geldstrafe fest und der gutmütige Bischof begleicht die Strafe sofort. Er will seinen begabtesten Schüler nicht verlieren. Dieser macht so erstaunliche Fortschritte, dass er bereits mit 21 Jahren Professor für Rhetorik wird und wenig später die niederen Priesterweihen erhält. Eine glänzende akademisch-theologische Karriere scheint vorgezeichnet. Aber was macht Lorenzo da Ponte? Von einem Tag auf den anderen wirft er alles hin und zieht nach Venedig. Der Grund? Lorenzo! Angela! Ein Biest, ein Drache von einer Frau. Tyrannisch, bis zur Raserei eifersüchtig, bei jeder Kleinigkeit einen Streit vom Zaun brechend. Lorenzo zieht bei ihr ein und versteht bald, warum ihr Gatte kurz nach der Hochzeit wieder ausgezogen war. Sie war wohlhabend und offenbar gut im Bett, doch der Preis für diese Annehmlichkeiten war hoch. Wagte es Lorenzo, ohne ihre Begleitung auszugehen, erwartete ihn zu Hause jedes Mal ein fürchterliches Donnerwetter. Einmal warf sie ihm ein Tintenfass an den Kopf, dann wieder lauerte sie ihm mit dem Dolch im Gewande auf und schließlich schnitt sie ihm, während er schlief, sein schulterlanges Haar ab. Als er erwachte und vor den Spiegel trat, Der eitle da Ponte wagte sich nicht mehr auf die Straße und wartete geduldig, bis seine Haarpracht nachgewachsen war. Einigkeit herrschte nur, wenn ein Besuch des Ridotto angesagt war, dem berühmtesten Spielcasino der Stadt, wo das seltsame Paar seine bzw. ihre Geldmittel durchbrachte. Und wenn man des Ridottos überdrüssig war, verlustierte man sich beim Karneval. Karneval in Venedig. Zügellosigkeit, Ausschweifungen, Ehebruch, Exzesse. Gelichter Gesindel treibt sich in der Stadt herum. Abenteurer, Spitzbuben, die auf der Flucht sind, etwas zu verbergen haben unter ihren Larven und Masken, die den Masken und Larven der Fayencen und Gemälde in Angelas Salon gleichen und denen der Sänger und Sängerinnen in der Oper. Die Oper. Die Bewohner dieser Stadt sind opernsüchtig und Lorenzo wird es bald. Aber nur für kurze Zeit. Die venezianischen Intrigenopern. Sie gleichen einander allzu sehr. Jeden Abend die gleichen Konflikte und Verwicklungen. Jeden Abend das Spiel um Maskierung und Demaskierung. Die Musik. Nun ja, zumeist recht kurzweilig. Doch die Texte. Können diese Librettisten denn nichts anderes als eine Handlung abhaspeln? Fällt ihnen nicht mal ein witziges Wortspiel, ein geistreicher Dialog ein? Bald besuchte er die Oper nur noch, wenn die Adriana Ferrarese sang. Was für eine Primadonna. Bildschön, feurig, sexy und begabt. Gerne hätte er ihre Bekanntschaft gemacht, wenn da nicht zu Hause dieses Teufelsweib gewesen wäre. Immer wenn er die Ferrarese sah, musste er sich eingestehen, dass er von seiner Angela die Nase gründlich voll hatte. An eine gütliche Trennung ist nicht zu denken. Da hilft nur eins, heimlich die Reisetasche packen. Viel besitzt Lorenzo da Ponte ohnehin nicht. Zwei seidene Hemden, zwei maßgeschneiderte Beinkleider, ein paar Hausschuhe aus Ziegenleder, ein paar Bücher. Das dürfte so ziemlich alles gewesen sein. Der Kulturbeutel war noch nicht erfunden. Auf spitzen Zehen schleicht er sich nächtens aus dem Haus, nachdem er noch einen beherzten Griff in Angelas Geldschatulle getan und nimmt eine Kutsche nach Treviso. Lorenzo! Eine glückliche Wahl, wie sich bald nach der Ankunft herausstellt. Ein paar Tage nur und er ist in Lohn und Brot. Er erhält einen Lehrstuhl für Literatur. Seinen Unterrichtsstoff beherrscht er. Großartig vorbereiten muss er sich nicht. Da bleibt viel Zeit, sich mal selbst als Dichter zu versuchen. Gedichte schreiben, das geht leichter, als er gedacht hatte. Die Reime fließen ihm nur so aus dem Gänsekiel. Hin und wieder liest er eine Ode oder Elegie seinen Studenten vor. Die sind begeistert. Verherrlicht ihr Professore doch in seinen poetischen Arbeiten das Freiheitsideal des Jean-Jacques Rousseau, ob sie bei der Semesterabschlussfeier ein paar Kostproben rezitieren dürfen. Aber selbstverständlich, meine Herren, nur zu. Und so geschieht's. Applaus, Gejohle der Studenten. Doch die Kollegen erstarren. Einen Wolf im Schafspelz hatten sie da in ihrer Mitte. Lorenzo da Ponte, ein Aufwiegler und Revolutionär. Hinfort mit bis zur Abendmesse ist ihr Schreibtisch geräumt, Herr Kollege. Kündigungsschutz und Arbeitsgerichte gab es nicht. Und wenn, Signor da Ponte hätte beides nicht in Anspruch genommen. Dieses Treviso war ihm sowieso zu langweilig. Zurück nach Venedig. Venedig. Wo das Leben pulst, wo was los ist, wo willige Frauen sind, wo der Senator, Philosoph und Casanova-Schüler Bernardo Memmo wohnt, der den davongejagten Literaturprofessor bei sich aufnimmt. Im Gegensatz zu Memmo ist dessen Geliebte ständig zu Hause. Und da ist es doch irgendwie verständlich. Es ist halt einfach so passiert. Ein Casanova-Schüler sollte doch ein wenig Verständnis haben. Hatte aber nicht. Und setzt Lorenzo vor die Tür. Lorenzo da Ponte fährt erst einmal nach Padua und will ein wenig Gras über die Geschichte wachsen lassen. Und tatsächlich, Memmo sieht das nach einer Weile auch nicht mehr so eng und versöhnt sich mit da Ponte. Nur sein Gästezimmer möchte er ihm im Moment nicht wieder zur Verfügung stellen. Dafür vermittelt er ihm beim Senator Antonio Saguri einen Posten als Privatsekretär. Dieser Saguri wiederum macht ihn mit seinem Freund Carlo Belaudi bekannt, dessen größter Vorteil darin besteht, mit einer jungen, überaus hübschen Frau verheiratet zu sein. Ahnt man etwas? In rascher Folge gebar Signora Bellaudi da Ponte 3 Kinder. Das dritte auf offener Straße. Was Lorenzos Plan vereitelte, die Kindsmutter zu entführen, hatte er doch in letzter Sekunde erfahren, dass Bellaudi drauf und dran war, seine treulose Gattin zu ermorden. Die ganze Geschichte war nun selbst den Venezianern, die einiges gewohnt waren, zu viel. Da Ponte wurde wegen seines losen Lebenswandels angeklagt. Signor Lorenzo da Ponte, Priester und Professor seines Zeichens, wird zu einer 15-jährigen Verbannung aus der Stadt Venedig verurteilt. Sollte der Angeklagte vor Ablauf dieser Frist einen Fuß in unsere Stadt setzen, wird er mit 7 Jahren verschärfter Kerkerhaft bestraft. Empörend. Unglaublich. Ein Skandal. Lorenzo kochte vor Wut. Der Richter musste bestochen sein. Bestochen von Lorenzos Feinden und Neidern, die vor nichts zurückschreckten, um ihn loszuwerden. Ich habe doch nichts verbrochen. Was kann ich denn dafür, dass dieser Tortel Bellaudi nicht in der Lage ist, seine Frau zu befriedigen? Ich habe sie doch nicht vergewaltigt. Sie hat sich mir freiwillig... Lorenzo, spricht ein guter Freund. Lorenzo, beruhige dich. Was meinst du, wie schnell 15 Jahre in unserer schnelllebigen Zeit vorüber sind? Du kannst für ein paar Tage erstmal bei mir unterschlüpfen. Nein, vielen Dank. Venedig ist meiner nicht mehr würdig. Da Ponte reist nach Görz in Österreich. Die erste Nacht verbringt er in einem einfachen Gasthof und fühlt sich sogleich wohl, da ihm, wie könnte es anders sein, die schöne junge Wirtin ausnehmend gut gefällt. Leider spricht sie so wenig Italienisch wie der späte Gast Deutsch. Da wir keine Worte miteinander wechseln konnten, ersetzten wir diesen Mangel durch Gesten und Liebäugeln. Als man Früchte auftrug, zog sie ein Messerchen mit einer Silberklinge aus ihrer Tasche und schälte eine Birne, von der sie die Hälfte aß und mir die andere anbot. Dann gab sie mir ihr Messer und ich tauschte mit ihr dieselbe Galanterie aus. Sie trank jetzt ein Glas Wein mit mir und lehrte mich das Wort Gesundheit zu sagen. Als sie ihr Glas erhob, begriff ich, dass sie mich einlud, auf ihr Wohlsein zu trinken, während sie auf das meinige trank. Ich hatte jenes Wort schlecht ausgesprochen. Sie ließ es mich daher 2-3 Mal wiederholen, wobei sie jedes Mal ihr Glas anfüllte und ausleerte. Ich weiß wahrlich nicht, ob Bacchus oder irgendwelche andere Gottheit Feuer in ihre Adern zu treiben begann. Aber nach Verlauf von 2 Stündchen solchen Scherzens überzog ein lebhafter Teint ihre Wangen. Ihre Augen funkelten über alle Maßen. Ihre Schönheit war ideal. Sie erhob sich von ihrem Stuhle, wankte ein wenig, schleuderte Blicke auf mich, seufzte und setzte sich von neuem. Ein Stubenmädchen, das der Szene beigewohnt hatte, bringt ein Buch herbei und entfernt sich. Da ich jetzt mit meiner Wirtin allein war, trat sie an mich heran, blätterte in jenem Buche und schrieb dann auf ein Stückchen Papier, deren sie mehrere in das Buch gelegt hatte, einige Worte, die ich lesen sollte. Das Buch war ein deutsch-italienisches Wörterbuch. Auf eines dieser Papiere hatte sie italienisch geschrieben, »Ich liebe sie.« Ich meinerseits antwortete ihr mit Hilfe des italienisch-deutschen Teils auf Deutsch, »und ich liebe sie auch.« Ich war entzückt. Wir unterhielten uns auf diese Weise lange Zeit, indem wir uns vom Wörterbuch helfen ließen und uns wechselseitig Neckereien sagten, welche eine leicht vorauszusehende Entwicklung herbeiführen mussten. Schnell fasste da Ponte in Görz Fuß. Er schrieb und veröffentlichte Gedichte, die den Beifall der gebildeten Kreise fanden. Er arbeitete fürs Theater, er lernte Deutsch. Das für ihn wichtige Grundvokabular hatte ihm die Wirtin ja schon beigebracht. Eine Sprache, die er übrigens nie fehlerfrei beherrschte. Die ersten Monate seines Exils ließen sich jedenfalls gut an. Doch dann... Nein, falsch geraten. Diesmal war es keine Frau. Es war dieser ebenso eitle wie unbegabte Lokaldichter namens Josef von Coletti. Auf den schreibe ich schnell mal eine Ode. Der Drucker am anderen Ende der Gasse liest das Ding, hält sich den Bauch vor Lachen. So hat noch niemand diesen Blödmann verhöhnt. Das werde ich drucken und in der Stadt verteilen, kostet sie kein Kreuzer, Signor da Ponte. Aber welche Enttäuschung. Herr von Coletti tut so, als würde ihm das rein gar nichts ausmachen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, sagt er sich und lässt sämtliche an da Ponte gerichtete Briefe von einem Freund bei der Post abfangen, die er abends, wenn er sich seinen Punsch zubereitet, über Wasserdampf öffnet. Endlich ist einer dabei, der geeignet scheint, es diesem Professore heimzuzahlen. Es ist ein Schreiben von Caterino Mazzola, dem Hofdichter aus Dresden. Coletti verfasst einen neuen Brief, unterschreibt ihn mit Mazzolas Namen und lässt ihn da Ponte zustellen. Und der liest hocherfreut, er möge unverzüglich in die Hauptstadt Sachsens ziehen, wo ein lukrativer Posten auf ihn warte. Also, auf nach Dresden. Was? Wie bitte? Ein lukrativer Posten? Kein Wort davon stand in meinem Brief. Ich hatte mich lediglich nach ihrem Wohlbefinden erkundigt und sie gebeten, mir ein Fläschchen Parfum Marke Maria Theresia zuzuschicken. Das ich der Gemahlin meines Freundes, dem Kunstmaler Giuseppe Varese, zum Wiegenfest schenken wollte. Was mache ich bloß mit ihnen, Lorenzo? Ich kann sie doch nicht einfach wieder fortschicken. Moment, nein. Oder doch? Werden Sie in Gottes Namen mein Assistent. Sehen Sie den Stapel Libretti auf dem Tisch da hinten? Die müssen allesamt bearbeitet werden. Retten Sie, was zu retten ist. Lorenzo zögerte nicht lange, machte sich an die Arbeit und war entsetzt. Das war ja wirklich der letzte Schrott. Welcher Komponist sollte daraus eine Oper machen, bei dem das Publikum nicht schon nach 10 Minuten einschläft? Madamina. Il catalogo è questo, delle belle camò il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. Lassen wir die Libretti ein wenig ruhen und besuchen wir den Maler Varese und dessen beide liebreizende Töchter. Prompt verliebt sich Lorenzo da Ponte in die Mädchen und umgurte sie nach Strich und Faden. Abwechselnd macht er ihnen Hoffnung, sie heimzuführen. Und weil die Gelegenheit so günstig war, machte er auch noch gleich der attraktiven Mutter den Hof. Herrn Varese blieb das nicht lange verborgen. Weswegen er trachtete, den lebenslustigen Landsmann loszuwerden. Nicht nur aus seinem Haus, sondern auch aus Dresden. In diesem Wunsch wusste er sich mit Mazzola einig, der inzwischen erfahren hatte, dass da Ponte ihn als Hofdichter verdrängen wollte. Man versah ihm mit dem nötigen Reisegeld und empfahl ihm, die nächste Kutsche nach Wien zu besteigen. Gleichwohl war Mazzola großherzig genug, seinem Freund ein Empfehlungsschreiben auf den Weg zu geben. Kurz, ehe dieser die Kutsche bestieg, kritzelte er die folgenden Zeilen auf einen Bogen Papier. Freund Salieri, mein herzgeliebter da Ponte überbringt Ihnen diese Zeilen. Tun Sie für ihn, was Sie für mich tun würden. Sein Herz und sein Geist verdienen es. Im Frühjahr 1782 traf da Ponte in Wien ein. Das war ja fantastisch. Es ging zwar nicht ganz so laut und fröhlich wie in Venedig zu, doch die Bewohner schienen nichts anderes als Oper und Theater im Sinn zu haben. Und wer nicht reich war, sparte so lange, bis er sich ein Eintrittsbillett leisten konnte. Und an jeder Ecke gab es Tanzveranstaltungen und bei jeder Gelegenheit wurde ein Feuerwerk abgebrannt. Das kurze Empfehlungsschreiben Mazzolas aus Sachsen erwies sich als veritabler Türöffner. Antonio Salieri, Freund des Kaisers und die dominierende Figur des Musiklebens, empfing Lorenzo da Ponte überaus freundlich und stellte sogleich den Kontakt zu den wichtigsten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens her. Aber von Kontakten allein kann man nicht leben. Da traf es sich gut, dass Josef II. Plötzlich den Befehl erteilte, die italienische Oper wiederzubeleben. Somit musste ein wichtiger Posten geschaffen werden, der des Theaterdichters, der nicht nur selbst Libretti zu verfassen, sondern auch die anderer Autoren zu prüfen hatte. Da Ponte beschloss, sich zu bewerben. Was von einem Selbstbewusstsein nicht alltäglichen Ausmaßes zeugt, denn er konnte nichts vorweisen, was ihn für diesen Posten qualifiziert hätte. Desungeachtet bat er Salieri, beim Kaiser ein gutes Wort für ihn einzulegen. Der tat sogar mehr als das. Wirklich? Er manövrierte so gut, dass das erste Mal, wo ich die Ehre hatte, dem Kaiser vorgestellt zu werden, das nicht geschah, um ihm meine Bitte vorzutragen, sondern um ihm meine Danksagung darzubringen. Obgleich das Lob Josefs II. Aus jedermanns Mund erklang und er allerwärts als der vollendetste Fürst genannt wurde, flößte mir doch der Gedanke, dass ich vor ihm zu erscheinen aufgefordert war, ein unüberwindliches Gefühl der Schüchternheit ein. Allein die gütige Miene, die in seinem Angesicht ausgedrückt war, die edle Gestalt, seine sanfte, liebliche Stimme, die Einfachheit seines Benehmens, das wenige Gepränge, das ihn umgab, ließen es mich vergessen, dass ich mich einem gekrönten Haupte gegenüber befand. Die letzte Frage, die er an mich stellte, war, wie viel Dramen ich schon geschrieben hätte. »Keines, Majestät«, antwortete ich. »Gut, gut«, entgegnete er lächelnd. »Da haben wir also eine jungfräuliche Muse.« »Ein Libretto. Was er da so in Dresden und inzwischen auch hier gesehen hat, ist doch kein Kunststück. Am besten, man fängt mit der Arie einer unglücklich verliebten Jungfer an.« »Nein, Vorhang auf und gleich eine Arie, das ist nichts.« Fangen wir lieber mit einem Chor an. Und der singt erstmal eine Lobeshymne auf den Kaiser. Aber wie findet man dann den Dreh zu der Liebesgeschichte? Verflucht, so einfach ist das doch nicht. Da Ponte zeigt Salieri ein paar Entwürfe. Am liebsten würde ich den ganzen Kram in den Ofen stecken. Doch Salieri hat schon ganz anderes Zeugs vertont und komponiert wacker drauf los. Am Tag der Uraufführung, Da Pontes glanzvoller Einstieg in Wien soll das werden, hat der frischgebackene Librettist ein mulmiges Gefühl. Wie wird das Publikum reagieren? Ein paar Herren in den Logen sind selig vor Freude. Jene Gentlemen nämlich, die gehofft hatten, zum Theaterdichter ernannt zu werden. Dieser Da Ponte war ja wohl ein horribler Missgriff. Sie wittern Morgenluft. Doch der Kaiser lässt Lorenzo nicht fallen. Er schlägt eine Zusammenarbeit mit dem gerade in Wien weilenden spanischen Komponisten Martini Soler vor. Das Ergebnis ist eine Buffo-Oper von durchschlagendem Erfolg. Una cosa rara heißt sie. Wir haben gewonnen, flüstert der Kaiser da Ponte nach der Uraufführung zu. In Wien herrschte kein Mangel an guten Komponisten. Doch an guten Librettisten. Davon konnte auch ein Tonsetzer ein Lied singen, der vor knapp 2 Jahren in die Metropole gezogen war. Ich habe leicht 100, ja wohl mehr Büchern durchgesehen, allein ich habe fast kein einziges gefunden, mit welchem ich zufrieden sein könnte. Wenigstens müsste da und dort vieles verändert werden. Und wenn sich schon ein Dichter mit diesem abgeben will, so wird er vielleicht ein ganz Neues machen. Und neu ist halt doch immer besser. Wir haben hier einen gewissen Abate da Ponte als Poeten. Dieser hat numero mit der Korrektur im Theater rasend zu tun, muss per obligo ein ganz neues Bücherl für den Salieri machen. Dann hat er mir ein neues versprochen. Wer weiß, ob er dann auch sein Wort halten kann oder will. Sie wissen wohl, die Herren Italiener sind ins Gesicht sehr artig. Genug, wir kennen sie. Ist er mit Salieri verstanden, so bekomme ich mein Lebtage keins. Und ich möchte gar zu gerne mich auch in einer welschen Opera zeigen. Nehmen wir mal an, das Bücherl für den Salieri wäre nicht in die Hosen gegangen, die Oper hätte reüssiert. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden wäre gesichert gewesen, wahrscheinlich auf Jahre hinaus. Die drei Libretti für Mozart, die da Ponte einen Platz in der Musikgeschichte sichern sollten, hätten nie das Licht der Welt erblickt. So aber ging da Ponte zu Mozart und schlug ihm vor, eine Neufassung von Beaumarchais, Der tolle Tag oder die Hochzeit des Figaro, zu vertonen. Mein lieber Lorenzo, da wird wohl nichts draus, so Mozart. Das ist eine beißende Satire auf den Adel, deren Aufführung der Kaiser gerade untersagt hat. Lassen Sie das meine Sorge sein. Ich weiß, wie man den Kaiser rumkriegt. Ich begann also mit der Ausarbeitung. Wir arbeiteten Hand in Hand. Sobald ich eine Szene fertig hatte, setzte Mozart sie in Musik und in 6 Wochen war alles fertig. Mozart hatte diesmal Glück. Das Theater hatte Mangel an neuen Opern. Ich benutzte die Gelegenheit und bot, ohne mit irgendjemand darüber zu sprechen, den Figaro dem Kaiser persönlich an. Wie man sich denken kann, war Josef II. Nicht gerade entzückt. Jenes Stück, das er kürzlich verboten hatte, nun in Musik gesetzt, präsentiert zu bekommen. Doch gelang es da Ponte tatsächlich, alle Bedenken zu zerstreuen. Er habe alles weggelassen, was gegen Anstand und Sitte verstoße und ungehörig sein könne in einem Theater, in dem die höchste Majestät selbst anwesend sei. Ganz so harmlos, wie da Ponte es den Kaiser glauben machte, war das Libretto nun auch wieder nicht. Das hatte dann auch ein Rezensent bemerkt, der nach der Uraufführung schrieb: »Was in unseren Zeiten nicht erlaubt ist, gesagt zu werden, wird gesungen.« Und da Ponte redete weiter auf den Kaiser ein. Er könne ganz beruhigt sein und die Musik sei von außerordentlicher Schönheit und in aller Welt werde man seine Majestät preisen, wenn er und so weiter, worauf der tolerante und opernbegeisterte Josef sein Plazett erteilte. Dem damals erst 22-jährigen irischen Sänger Michael Kelly, der bei der Uraufführung den Don Basilio und den Curzio sang, verdanken wir eine Beschreibung der Probenarbeit. Ich erinnere mich noch der ersten Probe mit vollem Orchester. Mozart war auf der Bühne mit seinem karmesinroten Mantel und seinem mit goldener Schnur versehenen Hut und gab den Musikern im Orchester das Tempo an. Benucci brachte Figaros Lied Non più andrai farfallone amoroso mit der größten Lebhaftigkeit und Kraft der Stimme. Ich stand dicht neben Mozart, der mit leiser Stimme immer wiederholte Bravo, bravo, Benucci. Und als Benucci an die schöne Stelle kam, Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, die er mit wahrer Stentorstimme sang, war die Wirkung wie ein elektrischer Schlag. Alle Darsteller auf der Bühne und alle Musiker im Orchester riefen, wie von einem Gefühl des Entzückens beschwingt, Bravo, bravo, Maestro, viva, viva, grande Mozart. Alla gloria militar, alla gloria militar. So kräftig schlugen sie mit ihren Violinbögen gegen die Musikpulte. Der kleine Mann stattete durch mehrere Verbeugungen für den ausgezeichneten Beweis enthusiastischer Begeisterung, der ihm dargebracht worden war, seinen Dank ab. Nach dem überwältigenden Erfolg des Figaro war da Ponte in. Gleich drei Komponisten wollten ein Libretto von ihm. Der heute vergessene Francesco Piticchio, Mozart und, man höre und staune, Antonio Salieri. Wem gab er den Vorzug? Keinem. Er verfasste alle drei Libretti gleichzeitig. Ich schrieb 12 Stunden hintereinander. Eine Flasche Tokaja zur Rechten, das Tintenfass in der Mitte, eine Schachtel Sevilla-Tabak zur Linken. Ein schönes 16-jähriges Mädchen. Ich hätte es nur wie eine Tochter lieben sollen. Nun ja, kam herbei, sobald ich schellte. Und das tat ich, wenn ich ehrlich sein soll, recht oft. Und besonders so oft ich merkte, dass mein poetisches Feuer zu erkalten begann. Gut 8 Wochen später waren die Libretti fertiggestellt. Eine gewaltige Leistung, zumal darunter sein zweites Meisterwerk war, das Textbuch zum Don Giovanni. Mozart selbst hatte den Stoff gewählt. Zunächst war da Ponte nicht sehr angetan von dieser Idee. Ist Ihnen nicht klar, dass allein in diesem Jahr 2 Don Giovanni-Opern uraufgeführt worden sind, dass an zig Theatern Don Giovannis gegeben werden? Meinen Sie nicht, dass die Leute allmählich mal was anderes sehen wollen? Mein lieber Lorenzo, das sind doch alles ausgelutschte Commedia dell'arte-Komödien, gelegentlich mit ein paar Moralpredigten angereichert. Ich will kein Kasperle-Theater, sondern ein Drama, Komödie und Tragödie in einem. Da muss Ihnen eine Balance zwischen Buffo-Szenen und der düsteren Welt der Rache und des Untergangs gelingen. Unsere Oper muss alles in den Schatten stellen, was bislang zu sehen und zu hören war. Dieser Wüstling, Don Giovanni, müsste Ihnen doch eigentlich liegen. Immer hinter den Weibern her, berauschenden Getränken, von Herzen zugetan und nicht gerade gottesfürchtig. Da Ponte war überzeugt. »1787 fand die Uraufführung in Prag statt. Und ermutigt entwirft da Ponte ein drittes und letztes Libretto für Mozart, das einzige übrigens, das nicht auf einer Vorlage beruht. Così fan tutte. Eine etwas verworrene Geschichte, die Lorenzo da dem Komponisten vorträgt. Also es geht darum, dass die Offiziere Ferrando und Guglielmo vortäuschen, in den Krieg ziehen zu müssen, um die Treue ihrer Verlobten Fiordiligi und deren Schwester Dorabella auf die Probe zu stellen. Sie kehren verkleidet gleich wieder zurück und Ferrando macht Fiordiligi, die Verlobte Guglielmos ist, und Guglielmo Dorabella, der Verlobten Ferrandos, den Hof, und jeder verlobt sich mit der Verlobten des anderen, wobei Despina, das Kammermädchen, als Notar verkleidet, den verkleideten Ferrando mit der nicht verkleideten Fiordilici und der verkleidete Guglielmo. Meiner treu Lorenzo, wer soll das kapieren? Aber es ist ganz einfach. Also, noch einmal von vorne. Ferrando. Verschonen Sie mich, Lorenzo, und machen Sie sich an die Arbeit. Così fan tutte erlebte vorerst nur 5 Aufführungen. Dann wurde das Theater geschlossen. Der Grund: Josef II. War plötzlich im Alter von 48 Jahren verstorben. Sein Bruder und Nachfolger Leopold, ein völlig armmusischer Mensch, zeigte wenig Interesse am Theater- und Musikleben der Stadt. Wissen's, meine Herren, was der Unterhalt eines einzigen Opernhauses kostet, wie viele Kanonen man davon, wie viele Uniformen man davon schneidern lassen kann. Um da Pontes Zukunft war schlecht bestellt. als seine Geliebten, der Sängerin Adriana Ferrarese, Schwarm aus venezianischen Tagen, gekündigt wurde, bat er um eine Audienz beim Kaiser, wurde aber nicht vorgelassen. Worauf er seiner Majestät einen Brief schrieb, in dem es unter anderem hieß: Mein Schicksal hängt nicht von dir ab. Wenn mein Gewissen nicht wider dich spricht, so kann ich dich verehren. Aber fürchten kann ich dich nicht. Also, das ist doch so etwas von Arroganz, ist mir in den ganzen 3 Wochen meiner Regentschaft noch nicht vorgekommen. Verbannt ihn, raus aus Wien mit diesem Da Pompe oder wie der Kerl heißt. Er nahm in einem Vorortquartier, doch auch da war er nicht gelitten. Hinfort mit ihm! Soll er doch in Kärnten oder Neufundland wohnen? Ein Opfer des Hasses, des Neides, der Interessen ruchloser Menschen, fortgejagt aus einer Stadt, in der ich 11 Jahre gelebt hatte, mit Reichtum meines Talentes willen geehrt, verlassen von den Freunden, die ich so oft mit Wohltaten überhäuft hatte, geschmäht, verwünscht, gekränkt von Müßiggängern, Heuchlern, triumphierenden Feinden, schließlich aus einem Theater hinausgeworfen, das nur durch meine Bemühungen überhaupt noch bestand. Da Ponte zog nach Triest, hielt sich mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser und verliebte sich mal wieder. Anne Grahl, Nancy genannt, war die Tochter eines deutschen Kaufmanns, der viele Jahre in London verbracht hatte und dabei war, nach Amerika auszuwandern. Im August heiratete der brotlose Librettist die 20 Jahre jüngere Nancy unter den gewöhnlichen Zeremonien und Formalitäten, wie es in den Memoiren heißt. Begreiflich, dass der Ponte verschweigt, was darunter zu verstehen war. Er war immerhin geweihter Priester. Mag die Vermählung auch nicht so ganz im Einklang mit den Gepflogenheiten der katholischen Kirche gestanden haben, Lorenzo wurde ein treusorgender Ehemann und Vater. Zwar gestattete er sich noch den einen oder anderen Seitensprung, aber man kann schließlich nicht alles verlangen. Da Ponte und seine Frau beschließen, sich in Paris niederzulassen. Sie fahren nicht direkt dorthin, sondern erst einmal nach Prag, wo sie Giacomo Casanova aufsuchen, der Lorenzo noch Geld schuldet, das es einzutreiben gilt. Freudiges Wiedersehen. Mensch, Lorenzo, welche Überraschung. Die Dame ist deine Gemahlin? Mein Kompliment. Darf ich euch ein Nachtessen zubereiten? Ihr habt die Wahl zwischen Apfelkraut und geschabten Heringen. Führt die Gnädige zufällig etwas Nähseide mit sich? Meine Strümpfe sind total durchlöchert und müssen dringend gestopft werden. Sein Freund hatte noch weniger Geld als der Ponte und gab ihm den Rat, nach London zu ziehen. Sie befolgen ihn und sollen bald bereuen. Der Name der Ponte ist in England so gut wie unbekannt. Die ansässigen Komponisten haben keinen Bedarf an Libretti. An den Theatern und Opernhäusern ist kein Posten frei. Das alles erschwert durch den Umstand, dass der Ponte die englische Sprache kaum beherrscht. Nach wenigen Wochen sind die letzten Ersparnisse aufgebraucht. Ich begann, meinen Koffer zu plündern und verkaufte Kleider und Wäsche. Doch auch er war sehr bald leer. Ich hatte im Haus eines braven Deutschen ein kleines Zimmer genommen. Unser Frühstück war Brot. Brot unser Mittagsmahl. Oft hatten wir nicht einmal das. Unser Abendbrot. Waren Tränen. Diese Tränen jedoch vergoss nicht meine Frau. Sie litt alles mit einer engelhaften Geduld, mühte sich zu lachen und zu scherzen, zwang mich, Schach mit ihr zu spielen. Und der verlor, musste die Schuld mit Zärtlichkeiten und Küssen zahlen. Da Ponte konnte genug Englisch, um Plakate lesen zu können. Überall in London zeigten sie ein glanzvolles Ereignis an. Das vor 4 Jahren abgebrannte King's Theatre am Haymarket, die Heimstatt der italienischen Oper, soll neu eröffnet werden. Wie gerne, meine geliebte Nancy, würde ich mit dir dahin gehen. Zumal alles, was Rang und Namen hat und mir nützlich werden könnte, anwesend sein wird. Während der Pausen Champagner trinken, geistreiche Konversation treiben, meine Visitenkarten verteilen. Richtig. Ich habe weder Visitenkarten noch Geld, welche drucken zu lassen. Vielleicht sollte ich mal wieder in eine Kirche gehen und Gott bitten, unserem Elend ein Ende zu setzen. Ja, Gott hat dieser Stoßseufzer wohl genügt, denn wenig später zerstritt sich der Intendant des King Theater mit seinem Theaterdichter und bot da Ponte den Posten an. Weiß der Himmel, wie er von ihm und seiner Anwesenheit in London gehört hatte. Die Entlohnung war spärlich, um es dezent zu formulieren, aber egal, es ging wenigstens wieder bergauf. Doch zur damaligen Zeit spielte so ein Opernhaus nur genug ein, wenn eine italienische Primadonna auftrat. Und die führte in aller Regel ein tyrannisches, gnadenloses Regiment, dem der Intendant hilflos ausgeliefert war. Und jetzt hatte dieser arme Tropf auch noch den Fehler gemacht, gleich zwei der berühmtesten Sängerinnen aus dem Land, wo die Zitronen blühen, zu engagieren. Erbitterte Konkurrentinnen, Anna Morichelli und Brigida Banti. Hier gab es keinen Kaiser, der mit einem Machtwort die Wellen glättete. Hier musste Lorenzo ran. Da Ponte, halten Sie mir diese Kampfhennen vom Hals. Welche von ihnen gefährlicher und mehr zu fürchten war, ist nicht leicht zu entscheiden. Gleich in Lastern und Leidenschaften, gleich in Tücke und Bosheit des Herzens, verfolgten sie auf ganz verschiedenen Wegen doch eine jede ihr Ziel. Die Morichelli, geistreich und fein gebildet, von einer fuchshaften Schleue, verstand all ihre Pläne mit dem Schleier des Geheimnisses zu bedecken. Sie traute keinem, geriet nie in Zorn. Obwohl sie die Freuden der Wollust sehr gern genoss, spielte sie die Bescheidene, als wäre sie ein Jungfräulein von 15 Jahren. Die Banti war im Gegenteil ein ganz gewöhnliches Weibsbild, unwissend, dumm und frech. Sie hatte in ihrer ersten Jugend in den Kaffeehäusern und auf den Straßen gesungen und brachte all ihre Gewohnheiten und unverschämten Manieren und Sitten mit. Frei in der Sprache, noch freier in dem, was sie tat. Der Schlemmerei, der Zügellosigkeit und dem Trunk ergeben, kannte sie weder Maß halten noch Hemmungen. Stieß aber eine ihrer Leidenschaften auf Widerstand, wurde sie zu einer Viper, einer Furie, einem Höllenteufel, der ein ganzes Reich hätte durcheinanderbringen können, geschweige denn ein Theater. Oh Mann, wer soll das aushalten? Und wenn ich Ihnen die Meinung geige, rennen Sie bunteinig zum Intendanten und beschweren sich über mich. Signor da Ponte heizt die Streitereien eher noch an. Der Intendant, Mr. Taylor, sieht es mit Besorgnis. Schicken wir den da Ponte doch mal für 5 Monate nach Italien, um neue Sänger zu engagieren. In der Zwischenzeit können wir uns nach einem Ersatz umsehen, nach einem, der weniger selbstherrlich auftritt und über etwas mehr diplomatisches Geschick verfügt. Zum letzten Mal betritt der Ponte den Boden seiner Heimat. Sieht er seine Familie wieder. Wo er hinkommt, wird er, falls wir seinen Schilderungen Glauben schenken dürfen, geherzt, geküsst, umarmt, gefeiert. Und wenn er durch Venedigs Gassen streift und einen zerlumpten Bettler sieht, erkennt er in ihm sogleich einen seiner ehemaligen Feinde wieder. Und die neuen Feinde in London sägen mittlerweile an seinem Stuhl. Kurz nach seiner Rückkehr wird er gefeuert. Eine Intrige dieser ordinären, versoffenen Banti, die mit Taylor buchstäblich unter einer Decke steckt. Ich hatte vor einiger Zeit auf einen der üblichen Wechsel 3 Fässer eines vorzüglichen Weines gekauft. Und der Schlüssel zu dem Keller, in dem sie lagerten, war in meiner Hand. Mehrmals versuchte diese Bachantin, ihn von mir zu bekommen, weil sie, wie sie sagte, ein paar Flaschen für Taylor abziehen wollte. Ich aber hatte ihn ihr immer verweigert, denn ich wusste gut, was alles in diesen unersättlichen Schlund hineinging. Sie hoffte also, sie könne sich, wenn ich mit dem Amt des Poeten das Vertrauen Taylors verlöre, leicht der Schlüssel und des Weines bemächtigen. Wie auch immer. Er war mal wieder ohne Einkünfte und ohne Aussicht auf eine neue Anstellung. Was macht man in so einem Fall? Man geht erst einmal spazieren, überdenkt die Lage, sucht nach einem Ausweg. Und da kann es passieren, dass man sich verläuft, in einem völlig fremden Stadtviertel landet und das erst merkt, wenn einem ein aus dem Schlachthof entsprungener Ochse entgegenrast, gefolgt von einer Hundemeute. Porca Madonna! Er rettet sich in einen Laden, dessen Tür offen steht. Das war knapp. Eine Buchhandlung. Bitte mein stürmisches Auftreten zu entschuldigen, Sir. Sicher ist Ihnen nicht entgangen, dass mich soeben ein tollwütiger Stier... Ihrem Akzent nach zu urteilen, sind Sie Italiener, Sir. Kommen Sie mal mit. Ich hab da was für Sie. Der Buchhändler bittet da Ponte in ein Seitengemach, in dem hunderte italienische Bücher lagern. Schauen Sie mal. Eine Hinterlassenschaft meines ehrwürdigen Vaters. Ich habe keine Ahnung, was das Zeug wert ist. Vielleicht könnten Sie freundlicherweise... Ich lade Sie dann auch gerne zu einer Tasse Tee ein. Zeigen Sie mal. Erstausgaben von Petrarca. In Leder gebundene Folianten. Tadellos erhalten. Seltene Gesamtausgaben. Tut mir leid, Sir. Das können Sie allenfalls als Altpapier verkaufen. Aber ich bin bereit, Ihnen einen fairen Preis zu zahlen. Lorenzo zieht seine Geldkatze aus der Hosentasche, gibt dem überglücklichen Buchhändler ein paar Münzen und eröffnet wenig später eine italienische Buchhandlung. Und er kauft in London alles zusammen, was er an italienischen Büchern auftreiben kann. Er steigert einiges bei Auktionen, besorgt sich fehlende Titel aus Italien und lässt seine Gedichte drucken. Wider Erwarten erzielt er gute Umsätze. Doch Lorenzo wollte mehr, investiert sein Geld in windige Geschäfte, unterschreibt einen Wechsel nach dem anderen, häuft Schulden an, die er nicht zurückzahlen kann. Nachdem er dreimal an einem einzigen Tag verhaftet, verhört und wieder auf freien Fuß gesetzt worden war, kommt er um die Einsicht nicht herum, dass es allmählich brenzlig wird. Was macht man da? Die sicherste Lösung ist wohl, das Land zu verlassen. Am 4. Juni 1805 geht da Ponte in der neuen Welt an Land. Er hat knapp $50 dabei. Von seinem Schwiegervater, der bereits in New York wohnt, leiht er sich Geld und eröffnet eine Lebensmittelhandlung. So geht es in Amerika. Gestern noch Hofdichter von Joseph II. Und Librettist Mozarts und heute... Drei Unzen Salamikerne, darf ein bisschen mehr sein? Ja, der Kautabak ist ganz frisch, gerade erst reingekommen. Gelbfieber in New York, 200 Todesopfer, Gelbfieber-Epidemie in New York. Lorenzo macht den Laden dicht, zieht mit der Familie nach Elizabethtown, New Jersey, kauft ein kleines Haus und betreibt den Handel aus der Wohnstube heraus weiter. Zum Kompagnon nahm ich einen Mann, der unglücklicherweise, wie sich herausstellte, lasterhaft und liederlich war. Die Folgen kann man sich leicht denken. Seine Ausgaben überschritten jedes Maß. Auch hatte er sich mit den größten Spitzbuben von Jersey eingelassen. Und in kürzester Zeit war alles in Rauch aufgegangen. Wieder einmal waren andere schuld. Also Haus verkauft, nach Sunbury, Pennsylvania gezogen, neues Haus, neuer Beruf, Apotheker, Pleite, neuer Beruf, Likör- und Konfektverkäufer, Pleite, neuer Beruf, Branntweindestillateur, Pleite, Schulden, Haus verkauft, zurück nach New York. So etwas von Applaus habe ich noch nicht erlebt, Mr. da Ponte, spricht ein wohlhabender Holzhändler bei der Premierenfeier in seinem Haus. Ihnen allein ist es zu verdanken, das großartige Werk bei uns zur Aufführung gelangte. Wurde ja auch Zeit. Wir schreiben das Jahr 1825 und noch nie zuvor war eine Mozart-Oper in der neuen Welt aufgeführt worden. Was machen Sie denn so den ganzen Tag, Mr. da Ponte? Sie geben Kurse in italienischer Sprache und Literatur. Äußerst verdienstvoll, Mr. da Ponte. Da herrscht gewiss ein gewaltiger Nachholbedarf. Deutsch kann ja jeder Zweite, aber Italienisch. Und Sie schreiben Ihre Memoiren, habe ich recht gehört? 6 Bände. Ich fürchte, da werden Sie kaum Zeit haben, ein Opernhaus für unsere Stadt zu gründen und zu leiten. Sagten Sie, kein Problem? Wir bräuchten nur ein paar Sponsoren. Sagten Sie schon wieder, kein Problem? Ah ja, die Abendgesellschaften. Von einer zur anderen werden Sie gereicht, wo Sie hinkommen. Sofort sind Sie der Mittelpunkt, müssen Sie bis weit nach Mitternacht den Gästen Geschichten aus Ihrem turbulenten Leben erzählen. Da sind freilich genug wohlhabende Herrschaften, der Geldadel sozusagen. Die Eröffnung der New Yorker Oper war Ende 1832. Prachtvoll war das Gebäude, weniger prachtvoll der Erfolg. Binnen kurzer Zeit war ein gewaltiger Schuldenberg angewachsen. Und nach 4 Jahren brannte New Yorks erstes Opernhaus nieder. Vielleicht gar nicht schlecht, denn jetzt hatte der Ponte wieder Zeit, an seinen Memoiren zu schreiben. Aber das genügte ihm nicht. Er fühlte sich nicht ausgelastet. Immerhin war er erst 89 Jahre alt. Er überlegt. Er möchte wieder mehr unter Menschen sein. Still ist es um ihn in letzter Zeit geworden. Wird man ihn bald ganz vergessen haben? Ihn, den größten Librettisten seiner Zeit und der Operngeschichte? Nur einen Zipfel Unsterblichkeit wünscht er sich. Dazu wird es wohl reichen. Aber was könnte man jetzt hier und jetzt noch machen? Natürlich. Warum ist er nicht gleich auf die Idee gekommen? Wir machen noch einmal eine italienische Buchhandlung auf. Das bringt Geld und Gelegenheit, mit den Kunden zu schwatzen. Und vielleicht, wer weiß, wird ihm ein gnädiges Schicksal noch einmal eine hübsche Maid, also nichts Ernsthaftes, nur so wie früher. Sie verstehen? So habe ich dann einen Buchladen eröffnet. In ihm sitze ich, sobald der Hahn kräht. Ihn verlasse ich nur für wenige Augenblicke. In ihm bleibe ich bis in die späten Nachtstunden. Jetzt betreibe ich dieses Geschäft schon 5 Monate. Ich habe, um ehrlich zu sein, tagsüber nicht oft Gelegenheiten, mich von meinem Stuhl zu erheben. Käufer gibt es wenige und selten. Aber ich habe die Freude, dass an meiner Tür alle Augenblicke Kutschen und prächtige Wagen halten, aus denen bisweilen die schönsten Damen der Welt aussteigen. Neben meinem Bücherladen ist ein Geschäft, in dem man Zuckerwerk und Torten verkauft. Damit die Leute glauben, ich hätte viele Kunden, werde ich ein Schild ins Fenster stellen, mit der Aufschrift, hier verkauft man Zuckerwerk und Torten. Und wenn dank dieses Scherzes jemand in meinen Laden tritt, zeige ich ihm einen Band Petrarca oder einen anderen unserer Dichter und behaupte dabei, das sei unser süßestes Zuckerwerk. Für den, der Zähne hat, es zu kauen. Ein Zipfel Unsterblichkeit. Das Leben des Mozart-Librettisten Lorenzo da Ponte. Ein Feature von Michael Schulte. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Uta Halland, Dieter Mann, Hermann Treusch, Dietmar Müß, Tom Powers, Rita Munzi und Margareta Siegmund. Technik Hans-Peter Runert. Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2006. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.